Denn vorhin, zur Zeit der Finsternis, welch ein Schatz hätte es sollen geacht sein, wer einen Psalmen hätte mögen recht verstehen und im verständlichen Deutsch lesen oder hören, und haben's doch nicht gehabt. Nur aber sind selig die Augen, die da sehen, dass wir sehen, und Ohren, die da hören, dass wir hören. Denn vorhin, zur Zeit der Finsternis, welch ein Schatz hätte es sollen geacht sein, wer einen Psalmen hätte mögen recht verstehen und im verständlichen Deutsch lesen oder hören, und haben's doch nicht gehabt. Nu aber sind selig die Augen, die da sehen, dass wir sehen, und Ohren, die da hören, dass wir hören. Psalm aus der Tiefen von Ruth Johanna Benrath. Hier sitzen und warten. So müde vom Seufzen. Himmel im Dauergrau. Jeder Tag ein Sarg. Zeitplan sowieso aus dem Ruder. Stillstand draußen. Aufruhr drin. Hufgetrappel im Brustraum. Galoppierendes Herz in Erwartung dessen, was kommt. Monate überschlagen, Jahre. Sehnsucht, bei Gott zu sein. Ihn zu fragen, was ist eigentlich los bei dir? Wir warten. Wachgelegen. Mein Herz wie zerschmolzen Wachs. In meinem Ohr ein Brausen, ein Knistern. Nein, ein Sirren. Ist das Gott? Diese Zimbel? Oder sind das Funksignale aus dem All? Oder das Flüstern von Engeln? Wenn du das bist, kannst du mich bitte loslassen? Eine Wolke aus Schnee. Die erste Amsel. Im Zungflug über den Dächern. Die Rauchsäule. Die Feuersäule. Wo bist du? Der du durch Wände gehst. Engel oder Gespenst. Du hast dich mit einer Wolken verdeckt. Wer bist du? Die Schneesäule? Keine Antwort? Auf meine Fragen. Es ist ja ein stummer Mensch gegen einen Redenden, schier als ein halbtoter Mensch zu achten. Und kein kräftiger noch edler Werk am Menschen ist, denn Reden. Er war nur wenige Millimeter entfernt von mir, in Michelangelos Finger. Wir schwebten im Paradies. Warum hast du mich verlassen? Wenn wir atmeten, zog ein Lufthauch über unsere Stirn. Unsere Fingerspitzen berührten sich. Er ist nur wenige Zentimeter entfernt von mir. In Michelangelos Finger. Sein Gesicht schwebt über mir. Im Weltraum. Warum hast du mich verlassen? Wenn er atmet, zieht ein Lufthauch über meine Stirn. Unsere Fingerspitzen berühren sich. Nicht. Der Mensch ein Strich in der Landschaft. Ein Punkt. Ein Strichpunkt? Ich. Pünktchen. Handschrift Gottes. Luft zwischen den Buchstaben. Atem. Am Himmel wird's schön durch seinen Wind. Am Himmel wird's schön durch seinen Wind. Was ist schiefgelaufen im Garten Eden? Was ist schiefgelaufen, als der Mensch aus den Bäumen kletterte? Als der Mensch aus den Bäumen kletterte und an Land ging. Und an Land ging, um es zu verwüsten. Anwesend sein auf dieser Erde. So viel Schönes. Das glaubst du? Das glaubst du doch selber nicht. Er wälzt mich in der Aschen. Der Mensch erst leicht, dann schwer. Er hat meine Zähne zu kleinen Stücken zerschlagen. Augen klappen zu. Erde fällt auf Sarg. Er hat mich in Finsternis gelegt. Luthers letzter Zettel auf dem Krankenbett. Mein Antlitz ist geschwollen vom Weinen. Mein Antlitz ist geschwollen vom Weinen. 2 Tage vor seinem Tod. Versuche erst gar nicht, Gott zu verstehen. Seine Irrfahrten. Sein Experiment mit der Welt. Mit der Welt. Was du jetzt tun kannst nach zerstörtem Schlaf. Über der Erde schweben. Ohne Mund. Schreien. Meine Seele wartet. Und gleich, wie ich gar viel lieber wollt einen Heiligen hören reden, denn seine Werk sehen, also wollt ich noch viel lieber sein Herz und den Schatz in seiner Seelen sehen. Denn ein menschlich Herz ist wie ein Schiff auf einem wilden Meer, welches die Sturmwinde von den 4 Örtern der Welt treiben. Solche Sturmwinde aber lehren mit Ernst reden und das Herz öffnen und den Grund herausschütten. Liegen im Zimmer, Blick an die Wand. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Suche nachts Nachblutungen am Tag, wo ich war, ein Krater. Reise mit den Augen, durchs Fenster, in den Himmel schwimmen. Wie ein Embryo? Liegen im Zimmer. Blick an die Wand. Meine Seele dürstet nach Gott. Meine Seele dürstet nach Gott. Nach dem lebendigen Gott. Suche nachts Nachblutungen am Tag, wo ich war, ein Krater. Reise mit den Augen durchs Fenster in den Himmel schwimmen wie ein Embryo. Immer wieder neu werden. Wie ist das möglich? Der ich doch wie ein Faulaas vergehe. Der ich doch wie ein Faulaas vergehe. Und wie ein Kleid, das die Motten fressen. Und wie ein Kleid, das die Motten fressen. Du musst dich ausziehen. Bis auf die Haut. Gerippe sein. Knochensand. Staub? Du musst leer werden. Leerer als Schlaf? Schreiben, denken, Erkenntnis, handeln. Nicht lehrbar. Wer erkannt hat, was richtig ist, wird auch das Richtige tun. Was richtig ist, wird auch das Richtige tun. Fehlschluss. Nichtwissen. Tränen beim Denken. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in ein dunkles Bild. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in ein dunkles Bild. Ins Leere schreiben. Wozu das Ganze? Die Welt rollt auch ohne mich durchs All. Meine Harfe ist eine Klage geworden. Meine Harfe ist eine Klage geworden. Und meine Pfeife ein Weinen. Ins Dunkle horchen. Lauschen. Rede mit mir. Luthers letzte Sätze. Fuchtelnde Handbewegungen über der Bettdecke. Seraphim, Cherubim sammeln sich in der Zimmerecke. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Behüte mich wie ein Augapfel. Behüte mich wie ein Augapfel im Auge. Zuerst noch seine Psalmen übersetzt. Korrektur der Korrektur. Zuletzt aber. Am Rande des Schlafs. Am Rande des Schlafs? 3 nummerierte Sätze auf Latein. Für uns. In den Kissen versteckt. So unermesslich sei das Wunder. Miraculum. Aber nur Spuren. Spuren. Pfade. Pfade. Fußstapfen. Ferne Worte. Wie übersetze ich sie mir? Was ist aber das meiste im Psalter? Denn solch ernstlich reden in allerlei solchen Sturmwinden. Wo findet man feiner Wort von Freuden, denn die Lobpsalmen oder Dankpsalmen haben? Da siehst du allen Heiligen ins Herze, wie in schöne, lustige Gärten, ja, wie in den Himmel, wie feine, herzliche, lustige Blumen darinnen aufgehen, von allerlei schönen, fröhlichen Gedanken gegen Gott, um seine Wohltat. Thank you. Schreiben heißt Rütteln am Firmament. Sich aus Trotz über den Rand des Universums lehnen. Warum willst du alle Menschen umsonst geschaffen haben? Warum willst du alle Menschen umsonst geschaffen haben? Warten auf Antwort. Was bleibt vom Menschen am Ende seiner Tage? Entblößtes Zahnfleisch, Kopfzerbrechen. Warten auf das Kommende. Auf die nachts aufgehende Sonne. Formtief. Kein Sitzfleisch. Meine Tage sind vergangen wie ein Rauch. Meine Tage sind vergangen wie ein Rauch. Wann ist der Text, das Elend, endlich zu Ende? Endlich. Alles endlich. Text auch. Mensch auch. Schrift auch. Woran wir hängen? Irdische Dinge. Und was Nutz hätte der Mensch? Klein, klein. Ob er die ganze Welt gewinne? Gewese. Und verlöre sich selbst. Ich verleihe dir die Ehrennadel im vergeblichen Tun. Auf der Erde nur zu Besuch. Dem zustimmen? Ein kurzer Moment von Zugluft. Wolkentaumel, Sonnenglühen. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Sommer und Winter. Vom Wind weggestrichenes Gras. Umgelegte Halme. Einfach nur da sein. Mensch in die Sonne, in den Wind geworfen. Ohne Fell. Dachte schon. Stift verloren auf dem Weg. Dachte schon. Haare grau geworden über Nacht. Aber plötzlich sind da Bienen, Blumengesichter, Textmarker gelbe Schmetterlinge und ein Maikäferbaby. Es gibt sie. Die Ausgießung. Jede Meise ein Beweis, jeder Fink ein Link und du gehörst auch dazu. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben. Schwereloser Tag. Der Bleistift verlässt seine Umlaufbahn und hebt ab. Frühmorgens auf dieser Welt sein, aufgeweckt vom Licht, Gras, noch nass, beinahe dampfend, der Mensch, ein Lachen Gottes, ein Lachen Gottes. Ich will sein wie eine grünende Tanne. Liege im Windgewand, am Bach, tauche meine Stirn in sein Rauschen. Was ist das Schöne am Schreiben? Das Ohr anlegen an den Mund der Schöpfung. Klitzekleines Ohr, riesiger Mund. Dann selbst ein Mund sein. Mein Herz dichtet ein feines Lied. Ein feines Lied. Sitze unter diesem hohen, unermesslichen Himmel. Ich lese ihn. Ich schreibe ihn ab. Schreiben. Schimpansenhände. Erster Altersfleck. Ich bin in meinem Zimmer, eingehüllt von Regen. Keine Zugeständnisse? Mund schließt nicht mehr. Japst. Ich habe mich müde geschrien. Auf der Suche nach einer Sprache, die funktioniert? Wiederum, wo findest du tiefer, kläglicher, jämmerlicher Wort von Traurigkeit, denn die Klagepsalmen haben? Da siehst du abermal allen Heiligen ins Herze, wie in den Tod, ja, wie in die Hölle. Wie finster und dunkel ist's da, von allerlei betrübtem Anblick des Zorns Gottes. Also auch, wo sie von Furcht und Hoffnung reden, brauchen sie solcher Wort, dass dir kein Maler also könnte die Furcht oder Hoffnung abmalen. Und kein Cicero oder Redkündiger also vorbilden. Und ist das das Allerbeste, dass sie solche Wort gegen Gott und mit Gott reden, welches macht, dass zweifältiger Ernst und Leben in den Worten sind. Wiederaufnahme der Arbeit. Nach großer Erschöpfung? Alte Körperzellen. Fauliger Geruch. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten und ich verdorre wie Gras. Wie können wir das alles schaffen? Die eigenen Vorstufen. Kritzeleien. Die Produkte. Die Archivierung. Ich suche einen Text, sowohl in meinem Kopf, als auch in der Wirklichkeit. Das zentnerschwere Buch auf Luthers Bettdecke gesunken, knapp über dem Bauchnabel. Verschwimmende Buchstaben, er kennt sie auswendig. Er kennt sie auswendig. Warum? Ausgetrockneter Mund. Zunge in Flammen. Warum ist es Licht? Gespräch per Handzeichen. Der nutzlos gewordene Stift. Die sich sträubende Sprache. Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen? Keine Anrede mehr. Und das Leben den betrübten Herzen. Kein Wort von irgendeinem Plan. Keine Anrede mehr. Kein Wort von irgendeinem Plan. Da liegen, das Gesicht gen Himmel, ein nackter Name. der kollernde Stein, immer noch empfänglich für die Schwerkraft, bin aufnahmefähig, befolge Anweisungen, sende Botschaften per Lidschlag. Einmal blinzeln heißt: Schweige nicht über meinen Tränen. Summa, willst du die heiligen christlichen Kirchen gemalet sehen mit lebendiger Farbe und Gestalt, in einem kleinen Bilde gefasset? So nimm den Psalter vor dich, so hast du einen feinen, hellen, reinen Spiegel, der dir zeigen wird, was die Christenheit sei. Ja, du wirst auch dich selbst drin und das rechte Gnotiseauton finden. Dazu Gott selbst und alle Kreaturen. Eine Reise ins Ungewisse ist der Weg in den Tag. Eine Reise ins Ungewisse ist der Weg in den Tag. Warum hast du mein Vergessen? Hast du mein Vergessen? Sind das Geräusche im Haus? Oder im Bauch? Oder Vögel, die rufen? Rasselnder Atem. Rasselnder Atem. Gespräch mit den Augen. Gespräch mit den Augen. Wann kommst du? Wann kommst du? Und in welcher Gestalt? Und in welcher Gestalt? Staub. Alle meine Schriften. Zerfallendes Papier. Asche. Aufbruch in eine andere Welt. Aufbruch in eine andere Welt. Neuer Himmel. Neuer Himmel. Neue Erde. Neue Erde. Keine Vorstellung davon. Nur im Traum. Nur im Traum. Nur im Traum. Psalm aus der Tiefen von Ruth Johanna Benrath mit Texten aus Martin Luthers Vorrede auf dem Psalter sowie Verszeilen aus Luthers Psalmübersetzung. Es sprachen Inga Busch, Birte Schnöink und Ulrich Nöten. Musik Dietrich Petzold mit Zitaten aus Chorälen von Martin Luther, Johannes Petzold und Johann Rudolf Ahle. Schnitt Christian Grund. Ton Holger König und Dietrich Petzold. Regieassistenz Matthias Seimer. Hörspielanrichtung und Regie Stefan Kanis. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2022.